dass es jetzt es auch eher schafft, irgendwie eine Arbeitsmarktpolitik zu organisieren, die ja so eine Flexibilisierung von unten her schafft. Jetzt gerade diese Schröder-Debatte, wie man halt mit Arbeitssuchenden umgehen muss. Ja, und also sie kann diesen Krisenangriff nach innen vermitteln und sie kann halt auch irgendwie nach außen diese Krisenmaßnahmen durchziehen, also so Kosovo-Krieg, was halt eine konservative Regierung, was sehr schwerer gefallen wäre. Ja, die Tatsache, dass die Linke an der Macht ist, hat halt auch Auswirkungen auf die revolutionäre Linke. Also da schätzt man schon so ein, dass sich die revolutionäre Linke in einer Krise befindet und dass das halt oberflächlich auch damit zu tun hat, mit einem verkürzten Verständnis von Antikapitalismus, der sich halt aufgrund einer Linken, die halt auch gleichzeitig an der Macht ist, also die staatstragende Linke, da halt oft ins Leere läuft. Also ja, ein Stichwort wäre die antifaschistischen ja, Initiativen, dass die halt oft das Problem haben, sich gegen diesen staatstragenden Antifaschismus abzugrenzen. Ja, der andere Punkt ist, dass soziale Forderungen, die aufgestellt werden, wie zum Beispiel jetzt, weil ich glaube ich ein bisschen raus aus der Debatte, aber diese Existenzgelddebatte, dass das halt auch in erster Linie eine rein quantitative, quasi ein quantitativer Unterschied ist zu anderen Modellen, die halt auch von bürgerlichen Parteien vorgeschlagen werden, also zur Existenzsicherung. Also ein tiefergehenden Grund für diese Krise von der Linken sehen wir eher, also dass ich auf diese Änderung von den Ausbeutungsverhältnissen, dass da eigentlich keine selbst artikulierte Antwort von Seiten der Arbeiterin, also oder der Klasse, das ist halt eine begriffliche Frage, ergeben hat. Also bis jetzt ist es Ansätze gab, aber halt keine breitere Antwort. Und dass halt das schon ein ausschlaggebender Grund ist für eine Krise von der Linken. Und ja, das ein Hauptproblem sehen wir halt auch daran, dass die Linke dieses Problem nicht wirklich wahrnimmt. Also das da wenig Ansätze sind zu überlegen, was diesen Angriffen, die halt stattfinden, entgegengesetzt werden kann. Womit wir eigentlich jetzt so, ja, eigentlich beim zweiten Punkt wären. Und die Frage, ja, was wir denken, wo könnten Antworten liegen auf diese Angriffe zu reagieren. Und da gibt es halt zum einen den Ansatz zu sagen, wir müssen wieder breitere soziale Bündnisse oder politische Bündnisse eingehen. Wird auch bis in die radikale Linke halt diskutiert. Es gibt Ansätze zu sagen, wir brauchen eine Erneuerung der Gewerkschaften. Also so Basisgewerkschaften, das spielt glaube ich eher in Frankreich, in Italien eine Rolle. Wir denken, dass wir nicht drum hinkommen, nach Möglichkeiten oder nach den Ansätzen zu suchen, wo aus diesen neuen Ausbeutungsverhältnissen oder aus den konkreten Situationen, die halt diesen Änderungen ausgesetzt sind, dass dort auch eine neue Macht entsteht oder eine Möglichkeiten gefunden werden, darauf zu reagieren. Also wir denken, das ist irgendwie so ein Umweg irgendwie darüber, dass man versucht, eine neue, ja, soll man sagen, eine massenpolitische Linie dort durchzusetzen, dass das eigentlich nicht um die Frage drumherum kommt, wie konkret in den Ausbeutungssituationen auf diese Angriffe reagiert werden kann.